Unser Garten ist verwelkt, unser Rosenlabyrinth, in dem nur noch alte Dornen von uns zwei übrig sind. Jede Blüte ist gefallen und verstummt die Nachtigall. Kann dich lang schon nicht mehr finden und such doch überall. Alles erzählt von dir, du bist noch immer hier. Und doch spür ich ganz tief in mir. Alles verblüht, alles verweht, doch jeder Zauber, der vergeht, lässt ein Teil von sich zurück, einen Schatten alten Glück. Rosenrot.